Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. So hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin. Überlegen Sie, was das heißt. Es gibt viel mehr Frauen im wahlfähigen Alter als Männer. Die Reichstagsabgeordnete Marie Juchacz. Die SPD-Politikerin ist die erste Frau in Deutschland, die in der Weimarer Nationalversammlung eine Parlamentsrede hält. Mit der Einführung des Wahlrechts für Frauen im November 1918 ist die staatsbürgerliche Gleichberechtigung erreicht. Ein Meilenstein in der Geschichte der Frauenbewegung. Bei der darauf folgenden Wahl zur Deutschen Nationalversammlung machen fast 90% der Frauen von ihrem neuen Stimmrecht Gebrauch. Als Ergebnis der Wahl liegt der Frauenanteil der Parlamentarierinnen entsprechend hoch, bei über 10%. Neben Marie Juchacz ziehen 40 weitere Frauen als Abgeordnete in die Weimarer Nationalversammlung ein. Ute Gerhardt, emeritierte Professorin für Soziologie an der Universität Frankfurt. Die haben dann wichtige Gesetze durchgebracht, wie zum Beispiel in der Jugendpflege, Jugendwohlfahrt oder Mindestlöhne für Heimarbeit oder ein Mutterschutzgesetz in den 20er Jahren. Auch ein Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten hieß, dass es handelte im Grunde von der Prostitution und dem langen Kampf der Frauen gegen die doppelte Moral und die Zwangsuntersuchung und die Aufgaben der Sittenpolizei, der das damals noch vor 1927 zustand. Die 20er Jahre gelten als Dekade der Emanzipation. Das Bekenntnis zu ihren eigenen Bedürfnissen kennzeichnet das neue Selbstbewusstsein der Frauen, die nun auch ganz anders auftreten. Einige mit Bubikopf und Zigarette, andere im sogenannten Garçon-Stil. Ein modisches Statement der Selbstbestimmung, die allerdings schnell an ihre Grenzen stößt. Sobald Frauen heiraten und arbeiten möchten, ist Schluss mit der Gleichberechtigung. Dafür sorgt unter anderem das sogenannte Zentralarbeitsabkommen, das im November 1918 die Grundlagen für eine staatlich verfasste Sozialpolitik schafft. Es enthält einen sozialen Kompromiss, der auf Kosten der Frauen geht. Ute Gerhardt. Der große Haken war eben doch der soziale Bereich im Hinblick auf die Erwerbstätigkeit der Frauen. Einerseits hatten Frauen ja jetzt Bildungschancen. Auf der anderen Seite war mit dem Beginn der 20er Jahre durch die Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern der Sozialstaat eingeführt worden quasi, also ein Kompromiss zwischen Arbeit und Kapital, der die Frauenrechte allgemein regeln soll. Und in diesem Zusammenhang sind gleichzeitig sogenannte Demobilmachungsverordnungen verabschiedet worden, die vorsahen, dass Frauen, die ja im Krieg gebraucht wurden, in Industrie und all diese Arbeitsplätze eingestiegen waren, entlassen werden konnten, wenn sie verheiratet waren und wenn eben der Ernährer keine Stelle hatte. Aber noch ein zweiter Punkt ist, dass die sogenannte staatsbürgerliche Gleichberechtigung gleichzeitig den Beamtinnen, also allen Frauen, die im Staatsdienst waren, durch Notverordnungen auch das Recht zur Erwerbstätigkeit absprach, sobald sie heirateten. Man nannte das Beamtinnenzölibat. Also sie konnten nur Beamtin sein, solange sie unverheiratet waren, heißt das. Im privaten Zusammenleben macht das Familienrecht eine gleichberechtigte Partnerschaft nahezu unmöglich. Das alleinige Entscheidungsrecht in allen ehelichen Angelegenheiten steht dem Mann zu. So steht es im bürgerlichen Gesetzbuch von 1900. Diese Regelung betrifft alle Bereiche des häuslichen Zusammenlebens und hat weitreichende Konsequenzen. Auch die elterliche Gewalt war im Grunde väterliche Gewalt und vor allen Dingen der Mann konnte darüber entscheiden, ob die Frau erwerbstätig sein konnte, immer mit der Begründung, dass sie ja möglicherweise Familienpflichten vernachlässige. Ein zweites zentrales Thema auf dem Weg in die Emanzipation ist die Forderung, den Paragraphen 218 abzuschaffen. Schwangerschaftsabbrüche werden seit 1871 mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft. In Zeiten von Weltwirtschaftskrise, Hunger und Not steigt die Zahl der Abtreibungen immens. 1931 sind es rund 1 Million Frauen, die in diesen Zeiten lieber kein Kind austragen wollen. Es kommt zu Massenprotesten mit bis zu 15.000 Teilnehmerinnen und, ja, auch Teilnehmern. Trotz der Protestaktionen kann das angestrebte Volksbegehren gegen den Paragraph 218 nicht realisiert werden. 2 Jahre später, mit Beginn der nationalsozialistischen Diktatur, wird das Abtreibungsrecht noch einmal verschärft und rassistisch verändert. Im Oktober 1931 gründet sich die NS-Frauenschaft, die sofort beginnt, anti-emanzipatorisch zu agitieren. Sie bezeichnet die Frauenbewegung als liberalistisch, jüdisch, feministisch, internationalistisch und pazifistisch. Im Mai 1933 fordert die Führerin der Deutschen Frauenfront, Lydia Gottschewski, alle Frauenverbände auf, sich ihnen anzuschließen. Andernfalls sollen sie aufgelöst werden. Das bedeutet das Ende der sogenannten ersten Frauenbewegung in Deutschland. Von nun an gibt es nur noch die regimetreue Deutsche Frauenfront. Frauen werden auf ihre Rolle als Mutter reduziert, die viele Kinder kriegen und zu Hause bleiben sollen. Bis sie kriegswichtig werden und ab 1939 als zusätzliche Arbeitskräfte gebraucht werden. Dieses Mutterbild, das ja dann auch mit Mutterkreuzen und ähnlichen Symbolen auch nochmal verehrt und belohnt wurde, hat erstaunlicherweise das Ende des Nationalsozialismus ziemlich ungeschoren überstanden. Dieses wurde nicht in Frage gestellt. Noch vor Gründung der jungen Bundesrepublik nimmt am 1. September 1948 der Parlamentarische Rat seine Arbeit auf. Mit dem Ziel, eine Verfassung für die 3 westlichen Besatzungszonen Deutschlands auszuarbeiten. Im Gremium sitzen auch 4 Frauen. Unter ihnen Elisabeth Selbert. Die SPD-Politikerin kämpft dafür, dass ins Grundgesetz mit Artikel 3 Absatz 2 der Gleichberechtigungsartikel aufgenommen wird. Mit dem Satz »Männer und Frauen sind gleichberechtigt« steht eine Reform des Familienrechts an. Anlässlich der Verabschiedung des Gleichberechtigungsartikels am 18. Januar 1949 erklärt Elisabeth Selbert: »Dem neuen kommenden Bundestag wird die Verpflichtung auferlegt, bis zum Jahre 1953 die Gleichstellung der Frau zu verwirklichen und alle entgegenstehenden Bestimmungen aufzuheben.« Doch der Deutsche Bundestag lässt sich Zeit. Die Frist verstreicht, ohne dass eine verfassungskonforme Revision verabschiedet wird. Erst am 1. Juli 1958 tritt das neue Gleichberechtigungsgesetz in Kraft, das allerdings keineswegs eine Gleichstellung von Mann und Frau verankert, sondern das Gegenteil, die sogenannte Hausfrauenehe. Ute Gerhardt? Die Ordnung der Arbeitsteilung, die Frau ist für das Haus zuständig und der Mann für den Erwerb, die blieb eben erhalten bis 1977. Und der Skandal liegt eigentlich darin, dass sogar die Verletzung der Hausfrauenpflichten ein Scheidungsgrund sein konnte. Denn bis 1977, bis zur Eherechtsreform, gab es noch schuldige Scheidungen und Unterhalt hing entscheidend von diesem Schuldspruch ab. Das heißt, eine Frau verletzte ihre eheliche Pflicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß den Haushalt führte. Trotz Gleichberechtigungsartikel bleiben die patriarchalischen Strukturen in den 50er und 60er Jahren zementiert. Immerhin wird 1958 das Ehegattensplitting eingeführt und das Beamtinnenzölibat aufgehoben. Ein Jahr später wird der sogenannte Stichentscheid, nachdem der Vater auch in Erziehungsfragen das letzte Wort hat, vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Mahlzeit, die Herrschaften. Oh, ein kleines Malheur. Isa, Serviette. Entschuldige, bitteschön. Aber ich bitte Sie, das kann doch vorkommen. Dafür gibt's doch Gott sei Dank Persil. Die Frauen in der Bundesrepublik begehren dagegen nicht auf. Im Gegenteil, für die meisten gilt es als Statussymbol, verheiratet zu sein. Angesichts des Frauenüberschusses ist der Kern der Frauenfrage, so schreibt die Zeitschrift Heute 1957, der Kampf um den Mann. Es war ein Zeichen der Normalisierung, wenn Frauen wieder in der Familie bleiben konnten und nicht arbeiten mussten, wie es hieß. Es war ein Zeichen der wirtschaftlich verbesserten Verhältnisse, wenn der Mann wieder den Ernährer spielen konnte. Anders entwickelt sich die Rollenverteilung in der DDR. Das Hauptziel der Politik ist von Anfang an, Frauen in den Arbeitsprozess zu integrieren. Daran lässt 1950 Ministerpräsident Otto Grote wohl keinen Zweifel. Die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau ist entscheidend abhängig von der Anteilnahme der Frau an der produktiven Arbeit. Die Erfüllung und Übererfüllung der Wirtschaftspläne erfordern von der Frau die ständige und wachsende Bereitschaft zur Eingliederung in den Produktionsprozess. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Regierungspolitik. Ein Mitspracherecht haben die Frauen kaum. Als Vermittler zwischen ihren Bedürfnissen und den Forderungen des Staates dient die einzige Frauenorganisation der DDR, der Demokratische Frauenbund Deutschlands. Es sind nicht nur ideologische Gründe, warum Frauen als Arbeitskräfte mobilisiert werden. Es ist auch die ökonomische Notwendigkeit. Vor allem in typischen Männerberufen, wie der Landwirtschaft, auf dem Bau oder in der Technik, werden zusätzliche Arbeitskräfte gebraucht. Die Traktoristin wird zum Symbol der arbeitenden Frau in der DDR. Eine Politik, die schnell Erfolge zeigt. Der Anteil arbeitender Frauen über 18 steigt in der DDR seit 1949 kontinuierlich an. Schon 1965 liegt der Beschäftigungsgrad bei 66,5%, Ende der 80er Jahre bei 78,1%. Damit gehört die DDR zu den Spitzenreitern weltweit, was die weibliche Erwerbstätigkeit angeht. Die Münchner Soziologin Paula Irene Willer: Wenn man es stark fasst, kann selbstverständlich niemand in einer Diktatur emanzipiert sein. Wenn man aber etwas realpolitischer schaut und empirisch vom Alltag der Personen her schaut, muss man das ein bisschen differenzierter sehen. Es war viel selbstverständlicher, dass Frauen erwerbstätig waren. Die Betreuung von Kindern durch Einrichtungen war viel selbstverständlicher. Und da muss man auch dazu sagen, der Bruch mit bestimmten Stereotypen, was so weibliche Arbeit ist oder angemessene Arbeit für Frauen oder für Männer, auch da war die DDR durchaus weiter. Ab 1972 dürfen Frauen in der DDR über ihre Familienplanung selbst entscheiden. Die sogenannte Wunschkindpille gibt es auf Rezept und sie haben das Recht auf einen straffreien Schwangerschaftsabbruch. Im Rahmen der sogenannten Mutti-Politik wird das Kindergeld erhöht und Ehekredite vergeben. Außerdem wird das Babyjahr eingeführt und die Kinderbetreuung weiter ausgebaut. 1982 werden rund 90% der Kinder im Kindergarten betreut, rund 65% der unter Dreijährigen in einer Krippe. Die Voraussetzungen, Beruf und Familie zu vereinbaren, sind gegeben. Im Alltag sieht es allerdings so aus, dass die meisten Frauen nach der Arbeit eine zweite Schicht erwartet. Paula Irene Willer: Wir wissen auch aus vielen Studien, dass im Alltag die Hausarbeit, das Windelwechseln am Abend oder Kochen oder Putzen oder Einkaufen ebenso wie in Westdeutschland Frauensache war. Die häusliche Arbeitsteilung war sehr stereotyp verteilt. Insofern war auch auf der Ebene diese Emanzipation so nicht durchgesetzt. Trotz des Grundsatzes gleicher Lohn für gleiche Arbeit sind in der DDR die Männer die Hauptverdiener. Frauen verdienen durchgängig im Schnitt 25-30% weniger. Auch weil sie ab 1975 wieder aus den typischen Männerberufen verdrängt werden und selten Führungspositionen bekommen. Im Politbüro ist zu keiner Zeit eine Frau als stimmberechtigtes Vollmitglied zugelassen. In der Bundesrepublik dauert es bis zum Ende der 60er Jahre, bis eine Generation von Frauen aktiv wird, die nicht mehr bereit ist, das unmündige Hausfrauendasein ihrer Mütter fortzuführen. Im Rahmen der Studentenproteste entsteht eine neue Frauenbewegung. Eine der renommiertesten Expertinnen dieser Ära ist die Soziologin Ilse Lenz. Es trafen sich im Rahmen der Studentinnenbewegung Studentinnen, die einerseits sich für die Politik nun interessierten und andererseits sagte, wo bleiben wir Frauen? Ganz stark war insbesondere der Konflikt für die Mütter, von denen erwartet wurde, dass sie sich privat um die Kinder kümmerten, auch in der Studentenbewegung einkauften, kochten und so weiter, und wo sie doch gleichermaßen beteiligt sein wollten. Und deswegen ist dieses erste Manifest von Helke Sanders, was dann sehr berühmt geworden ist, auch eines, das sich ein neues, erotisches und solidarisches Verhältnis zwischen Männern und Frauen wünscht. Im Mittelpunkt der neuen Bewegung steht die Forderung Schluss mit der Bevormundung der Frau. Bald wird nicht nur an den Unis in Frankfurt und Berlin diskutiert, es entsteht eine Öffentlichkeit, in der die Probleme thematisiert werden. Durch Plakate wird der Slogan verbreitet: Wir sind Frauen, wir sind viele, wir haben die Schnauze voll. Das hat sich ausgebreitet, insbesondere durch das Problem mit dem Paragraphen 218. Der Paragraph sollte reformiert werden. In den Komitees waren aber fast nur Männer. Und dann hat eben Alice Schwarzer diesen Aufruf gestartet. Auch ich habe abgetrieben und dafür haben sich sehr viele Frauen, aber auch viele Männer engagiert, um den Frauen zu ermöglichen, selbst darüber zu bestimmen, ob sie Kinder bekommen können und wollen. 1971 bekennen 374 prominente Frauen in der Zeitschrift Stern: Wir haben abgetrieben. 3 Jahre später verabschiedet die sozialliberale Koalition die Liberalisierung des Paragraphen 218. Nachdem die beschlossene Fristenlösung 1974 für verfassungswidrig erklärt wird, tritt die erweiterte Indikationenlösung in Kraft. Sie gilt bis 1992. Frauen verschaffen sich Raum und gründen Frauenhäuser, Frauenbuchläden, Selbsthilfegruppen. Und sie nehmen sich die Freiheit, in der Öffentlichkeit zu stillen und zu tragen, was ihnen gefällt. Wie beispielsweise lila Latzhosen. Die Forderungen der Frauenbewegung finden den Zugang in die Mitte der Gesellschaft und lassen sich nicht mehr ignorieren. Das ermöglicht Rechte, die lange Zeit undenkbar erschienen. So tritt am 1. Juli 1977 die Reform des Ehe- und Familienrechts in Kraft, mit der die Hausfrauenehe ihre Gültigkeit verliert. Fortan dürfen die Partner selbst über die Aufgabenverteilung in ihrer Ehe entscheiden. Erst jetzt braucht eine Frau nicht mehr die Einwilligungserklärung ihres Mannes, um eine Stelle anzutreten oder ein Konto zu eröffnen. Ein Dammbruch auf dem Weg in die Emanzipation. In der Folge werden Gesetze erlassen, die ein gleichberechtigtes Miteinander ermöglichen. Eine letzte Bastion des alten Leitbildes, dass die Frau den Bedürfnissen des Ehemannes zu entsprechen hat, fällt 1997 im wiedervereinigten Deutschland. Erst dann wird die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Während also im Westen die Gleichberechtigung voranschreitet, formiert sich mit Beginn der 80er Jahre eine nichtstaatliche Frauenbewegung in der DDR. Es sind verschiedene Interessensgruppen, die sich im Schutzraum der evangelischen Kirchen treffen. Dazu gehören die Frauen für den Frieden, die kirchlichen Frauenkreise und Lesbengruppen. Zur Zeit der Wende formieren sich die Gruppen neu. Frauen wie Bärbel Bohley, Ulrike Poppe oder Katja Havemann engagieren sich in der Bürgerrechtsbewegung und tragen, gemeinsam mit vielen ostdeutschen Frauen, entscheidend dazu bei, dass die DDR sich auflöst. Kurz nach dem Fall der Mauer gründet die ostdeutsche Frauenbewegung den Unabhängigen Frauenverband, der sich für die Beibehaltung ihrer Frauenrechte im Einigungsprozess stark macht. Sie werden durch den Slogan bekannt: Ohne Frauen ist kein Staat zu machen. Westdeutsche und ostdeutsche Frauen haben einen zu unterschiedlichen Erfahrungshorizont, um sich in der Wiedervereinigungspolitik gemeinsam zu engagieren. Dennoch ziehen sie bei wichtigen Themen an einem Strang, wie beispielsweise der erneut aufflammenden Debatte um den Paragraphen 218. Ute Gerhardt. Erst in den 90er Jahren ist eine neue Initiative entstanden, natürlich, weil es aus der DDR ganz andere Erfahrungen und Erwartungen gab. Und interessanterweise ist die Frage um die Fristenlösung im deutschen Einheitsvertrag ja aufgeschoben worden. Das ist der einzige Punkt, in dem man sich nicht einigen konnte. Und dann ist eben ein Recht erlassen worden, dass nach wie vor die Genehmigung einer Ärztekommission und eine vorherige Beratung vorsieht. Aber es gibt eben Tatbestände, wo eine Abtreibung erlaubt ist. Und es ist interessant, dass es nur durchgesetzt werden konnte, weil gleichzeitig versprochen wurde, für die Frauen, die ein Kind bekommen, mehr zu tun. Seit 1996 gilt in Deutschland der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für jedes Kind ab 3 Jahren. Die damals zuständige Familienministerin ist Claudia Nolte aus Rostock. Ab dem August 2013 gilt auch der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertagespflege ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Es hat sich viel getan auf dem Weg in die Emanzipation. Trotzdem ist seit den frühen 1990ern eine dritte Frauenbewegung aktiv, die sich international für Frauenrechte als Menschenrechte einsetzt. Die Vernetzung läuft über soziale Medien und Blogs. Paula Irene Villa. Die dritte Frauenbewegung oder der Third Wave ist wesentlich digital, ist wesentlich auch über Lustfreundlichkeit artikuliert und sie ist sehr multikulturell. Das ist ein Feminismus aktuell, der sich sehr stark auseinandersetzt mit bisher marginalisierten Stimmen, gerade in Bezug auf Internationales oder das Race, also ethnische Zugehörigkeit, Migration, Hautfarbe. Das ist ein ganz zentraler Punkt, dass man Geschlecht nicht unabhängig von Ethnizität, von Migration, von Hautfarbe, von Sexualität, von Alter, von Klasse denken kann. Innerhalb der dritten Frauenbewegung sind auch Armut und prekäre Arbeitsverhältnisse ein Thema. Der Arbeitsmarkt gehört noch zu den Bereichen, in denen Männer und Frauen keineswegs gleichberechtigt behandelt werden, auch in Deutschland nicht. Ilse Lenz? Man muss sich vorstellen, noch 1960 war der Frauenlohn bei 54% des Männerlohns. 2000 war er bei etwa 70% des Männerlohns. Und wir haben heute immer noch eine beträchtliche Lohndifferenz. Die Erwerbsquote der Frauen und der Mütter hat sich gesteigert. Heute sind das etwa 2/3. Und dennoch ist dieser Anstieg, geht weitgehend darauf zurück, dass die Teilzeitarbeit zugenommen hat. Und viel davon ist auch in irregulären, flexiblen Formen. Außerdem schwelt ein anderes Thema, das für eine immer älter werdende Gesellschaft von höchster Brisanz ist. Wer wird künftig die Fürsorgearbeit übernehmen? Paula Irene Villa. Es sind immer weniger Menschen bereit, das einfach so als Liebesdienst umsonst zu tun. Das waren nämlich die Frauen, wo man erwartet hat, dass sie das aus Liebe tun. Es war klar, die Schwiegertochter kümmert sich um die alten Schwiegereltern und das wird so nicht laufen, wie es jetzt läuft. Und ich halte das für eine große Chance, dass wir gesellschaftlich mehr darüber nachdenken, wie wir Erwerbsarbeit und Care, Fürsorgearbeit, ist eine ganz alte feministische Forderung im Übrigen, wie wir das besser miteinander versöhnen, für alle. Auf dem Weg in die Emanzipation warten immer neue Herausforderungen. Es wird eine Aufgabe bleiben, sie zu bewältigen. Die Voraussetzungen dafür sind heute günstiger als je zuvor. Sie hörten »Auf dem Weg in die Emanzipation«. Frauenrechte in BRD und DDR von Ulrike Beck. Es sprachen Hemmer Michel, Stefan Wilkening und Carsten Fabian. Tonotechnik Susanne Harasim, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.